Für 5,5 Jahre muss Anjem Choudhary ins Gefängnis. Dieses Strafmaß verkündete heute jenes Londoner Gericht, das den profilierten Hassprediger im August bereits schuldig gesprochen hatte, im Internet zur Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat aufgerufen zu haben. Der Richter beschrieb den 49-jährigen Choudhary als kalkulierend und gefährlich. Ein 33-jähriger mitangeklagter Prediger muss für den gleichen Zeitraum hinter Gitter. Britische Antiterror-Spezialisten legen Choudhary zur Last, seit vielen Jahren junge muslimische Männer und Frauen in Großbritannien und anderswo radikalisiert und sie auch ermuntert zu haben, im Irak und in Syrien für den IS zu kämpfen. In online verbreiteten Videos sollen die beiden jetzt Verurteilten den Terror des IS als legitim bezeichnet haben. Choudhary stammt aus Pakistan und gilt seit 15 Jahren als eine zentrale Figur in der islamistischen Szene Londons. Viele Jahre hatten die Behörden keine Handhabe gegen ihn, weil sich der frühere Anwalt mit seinen Äußerungen gerade eben im Rahmen der Gesetze bewegte.